nicht unterkriegen. Gemeinsam können wir jeden besiegen. Wie die Wölfe, zusammen bis in den Tod. Wie die Wölfe, kämpfen wir in der Not. Wie die Wölfe, im Rudel fest vereint. Wie die Wölfe, gemeinsam gegen den Feind. Mal schlecht oder niemand gibt dir recht, dann weißt du genau, es gibt noch Freunde und diese Freundschaft ist echt. Sie werden dir helfen, verlangen kein Geld, sie halten zusammen in dieser Welt. Wie die Wölfe, zusammen bis in den Tod. Wie die Wölfe, kämpfen wir in der Not. Wie die Wölfe, im Rudel fest vereint. Wie die Wölfe, gemeinsam gegen den Feind. Den Kampf ums Vaterland bestreiten wir Hand in Hand. Ist es auch manchmal schwer, doch wir gehen durch jede Wand. Wir werden die Macht der Freundschaft spüren, wenn wir unser Volk zum Sieger führen. Wie die Wölfe, zusammen bis in den Tod. Wie die Wölfe, kämpfen wir in der Not. Wie die Wölfe, im Rudel fest vereint. Wie die Wölfe, gemeinsam gegen den Feind.